Wenn ich Battle gebe, Rap auf ich nen Brief. Die Scheiße ist am Brat, nur schon gibt es Beef. Wer gewinnt, ist der glasklar wie mein Fenster. Freezy Trap robust und hartnäckig wie ein Gangster. Und ich reiß dir den Kopf ab wie Jackie Chan. Bin der Motherfucker Nummer 1 wie Eminem. Du bist ein halber Euro, nichts wert wie 50 Cent. Nur meine Crew ist die Truppe, die mich richtig kennt. Ich disse keine Leute, ich bin schlecht gelaunt. Der Freezy Trap, Motherfucker, das ist echt am Sound. Und da steht er wie ne Pussy, wie ne nette Frau. Am Ende ist er ne voll hart, doch ist ne Bernadette blau. Ich mach die Scheiße nicht doch Spaß, verteil ich mein das ernst. Du sagst, du bist ein Ficker, wenn du anal reinst. Junge, hörst du nicht, wie Gangster wir in Niederösterreich sind? Das ist Ghetto, du verschwindest wie ein blöder Feigling. Siehst du das Ghetto im Grund? Siehst du das Ghetto im Grund? Es gibt ein Ghetto im Grund. Es gibt ein Ghetto im Grund. Amerika kann einpacken gegen das, was hier abgeht. Jeden Tag tausend Tote pure Realität. Ich imaginär und keineswegs erfunden. Alle meine besten Gruppen sind beim Eingehen verschwunden. Ich lieg jeden Tag daheim wie meine Schlafen. Der alte Reise hier in meiner Apfen. Schau, ich bin ein Gangster mit der 6mm. Das ist ein Airsoft, echt, jetzt ist steht da. Ich bin so dicht wie ein Baumwollfelsen. Schick mir's her, ich würde vor mir wessen. Jeden Tag Party wie ein Penner. Whisky aus der Sake, ja, das ist der Renner. Du glaubst nicht, dass ich ein Gangster bin. Bin der Gangster King, hab ein Gangsterin. Der Freezy hat gesagt, ich soll was vergleichen. Du mach es jetzt mit euch, wir werden was erreichen. Du glaubst, du bist hart auf Antidepressiva und spürst daheim noch mit kleinen liebe Viecher. Erst lese, das kannst du ja nicht bringen. Sicher mach ich das, weil die ganzen Rapper schwingen. Siehst du das Ghetto im Grund? Siehst du das Ghetto im Grund?